Gedichte und Essays von Hans Magnus Enzensberger stehen auf unserem Programm, in einer Auswahl, die Hanjo Kesting zusammengestellt hat. Heute sind unter dem Titel »Die Schwierigkeiten der Umerziehung« ein weiteres Mal Gedichte zu hören. Sie stammen aus den späten 60er und den 70er Jahren. Enzensbergers politisches Engagement, sein »Kurzer Sommer der Anarchie«, wurde bereits bei früherer Gelegenheit erwähnt. Die Herausgeberschaft der Zeitschrift Kursbuch, seine ideologische Bedeutung für die studentische Revolte der Spät-60er Jahre, auch seine öffentlich erklärte Sympathie für das Kuba Fidel Castros. Dem revolutionären Schwung folgte die allmähliche Ernüchterung, bis daraus schließlich verlorene Illusionen wurden. Aber diese Beschreibung einer literarischen Biografie ist, zumindest im Fall Enzensbergers, viel zu einfach. Denn dieser Autor hat immer in Widersprüchen gedacht und vor allem gedichtet. Die Studenten der 68er-Bewegung führten die Formel vom falschen Bewusstsein im Mund, von dem die Bürger der Bundesrepublik und Bild-Zeitungsleser damals angeblich bestimmt waren. Aber schon damals, als seine praktischen Tätigkeiten auf gesellschaftliche Veränderung zielten, dichtete Enzensberger bereits das Gedicht über die Schwierigkeiten der Umerziehung. Voller Ironie, ja Hohn über die revolutionäre Phraseologie, in der sich damals so viele gefielen. Andere Gedichte der heutigen Sendung bekunden eine offene Sympathie für den politischen Pragmatismus, für das Bonner Mittelmaß, für eine Politik des Sich-Durchwurstelns, der Vorzug gegeben wird vor allen weitreichenden Weltveränderungsplänen. Die Gedichte der heutigen Sendung, die meisten von ihnen sind zweimal zu hören, tragen die Titel »Bericht aus Bonn«, »Der Bundesgeschäftsführer«, »Innere Sicherheit«, »Der Papiertruthahn«, »Lied von denen, auf die alles zutrifft und die alles schon wissen«, »Ein letzter Beitrag zu der Frage, ob Literatur« und »Über die Schwierigkeiten der Umerziehung«. Der Hinweis mag noch erlaubt sein, dass man hinter dem großen Gedicht »Der Bundesgeschäftsführer« den Umriss des damaligen sozialdemokratischen Bundesgeschäftsführers Peter Glotz zu erkennen meint. Die Sprecher unserer Aufnahme, die im September 1997 im NDR Hannover in der Regie von Anna Hartwig entstand, sind Gerd Warmeling und Frank Arnold. Bericht aus Bonn. Im Presseamt immer noch Licht. Der Hausierer, der Dunkelheit feilhält, immer mehr Dunkelheit wird für seinen Auftritt geschminkt. Wir gehen einem neuen Mittelalter entgegen. Das glaube ich kaum. Allerdings, wie viele Aschbecher gibt es allein in Bad Godesberg? Wenn ich an die Türkinnen denke, die sie jeden Abend ausleeren müssen, Asche zu Asche, dann spüre ich in der Gegend des Zwerchfells so etwas wie meine unsterbliche Seele. Alle diese Häuser gehören Hausbesitzern, wie im Mittelalter. Die Macht ist dumpf, die Freude auch. Nur Wallfahrer sind kaum unterwegs. Krüppel, die um die Altäre kriechen, sind selten. Nirgends werden Galgen errichtet. Ampeln, Fußgängerzonen sind da. Und statt der Pestkranken und der Flagellanten geht dann und wann mit einem wuscheligen braunen Spaniel an der Leine eine ältere Geisel im Pelzmantel an der amerikanischen Botschaft vorbei. Der Bundesgeschäftsführer. Matt von den Worten, die er verloren hat, müde vom Lallen der Mitglieder des Präsidiums, von seinen Gelenkschmerzen, erschöpft von den frischen Dienstgeheimnissen, die wie alte Kaugummis kleben im Handschuhfach, von unten, in der Seele, von früher, matt vom Wirtshausgeruch der Ortsvereine, Schweiß, Bier, Fett, satt von den kleinen Lügen, die kleinen Wahrheiten ähneln wie eine Erbse der anderen und die er essen, ausspucken, essen muss, von seinen Pflichten, die ihm durch die Finger gleiten wie ein Rosenkranz, trocken und schwer zu zählen, pilgert er zum Flughafen Wahn, hinkt über die Piste, mühsam, geübt, hinter dem gelben Kastenwagen her, hinter der leuchtenden Schrift »Follow me«. »O Bundesgeschäftsführer«, sagt eine Stimme, die ihn feierlich duzt. Ich sehe ihm zu, wie er den Mund aufmacht, wie er ihn schließt, wie er horcht. Ich höre nichts. Ich frage mich, wie einem zumut ist, der sie führen muss, die Bundesgeschäfte. Sicherlich ist sie schwer zu verstehen, die Stimme. Wozu? Fragt sie leise. Wozu verhindern? Einknicken, siegen, rutschen, verraten, retten. Zusammengesunken, ohne Brille, lauscht er und kehrt mit der linken Hand auf seinem Klapptisch die Glasscherben der Vernunft zusammen. Das Ganze. Vorsicht. Welcher Vernunft? Er bewegt seine Lippen, er antwortet nicht. Wenn er einen einzelnen Menschen sieht, selten genug, der nicht spricht, einen, der hobelt, einen, der sich arbeitslos in den Ellbogen beißt, oder im Vorüberfahren, die trostlosen Leitanträge immerzu auf den Knien im Fond, einen Selbstmörder, wie er hoch oben auf seiner Dachrinne zaudert, im Blaulicht der Feuerwehr. Oder im Vorzimmer Fräulein Bürstner zum Beispiel, die Neue, augenblicklich verbinde mit ihrem himmlischen Lächeln. Dann überkommt ihn der Neid wie ein Herzanfall. Während er nämlich seine glasklaren Interviews gibt, sind jene am Leben. Einzelne Menschen summen schwachsinnige Songs oder heulen selbstvergessen im Regen, essen selbstsüchtig, klammern sich normal an ihre Dachrinne, ohne Hintergedanken. Ja, dann fühlt er etwas, der Bundesgeschäftsführer. Er fühlt den Reiz in der Brust, den Brechreiz der Macht. Und warum stöhnt er nicht? Warum macht er sich Sorgen? Warum kann er nicht klagen? Zu wenig Zeit, zu wenig kriminelle Energie. Ein Veteran, der am Holzbein mit einem Stock, mit einem rostigen Nagel am Stock Spenden einsammelt. Ekelhaft, wie verschimmelte Joghurtbecher und blutige Binden. Nur wenn er im Flur unter Genossen das Wort Erfolg hört, gelingt ihm ein sparsames Lächeln, das trostlos Recht hat, und auf der Treppe hält er kurz inne, wenn seine Nachfolger ihm unauffällig entgegenkeuchen, aufwärts in Rudeln, in ihren Lederjäckchen, systematisch und jung. Dann hält er sich am Geländer fest und seine Mappe, die alte Mappe mit ihren Narben, ihren Tintenflecken, die er hält, hält ihn. Ich weiß, sagt die Stimme. Im Urlaub werden die Schmerzen schlimmer, auf Einödhöfen im Herbst oder irgendwo auf einer nebligen Insel. Ich bin kein Arzt, sagt sie, o Bundesgeschäftsführer. Ich bin kein Engel, doch atmen höre ich dich. Du träumst, wüst und vereinzelt im Brei, im kalten Brei, wenn ich dich wecken könnte. Es ist ein Gemurmel an seinem Ohr, es ist eine Stimme, die ich nicht hören kann, irgendeine nagende Stimme, sicherlich schwer zu verstehen. Und er wacht auf in seinem Eisenbett, weit und breit kein Fernschreiber, nur die Kühe, die Disteln, der Mist, der Nebel, die nagende Ruhe. O Termine, o Umsicht, o Weitermachen, rückwärtsgehender, liebgewordener Schrecken ab 7 Uhr früh. Was heißt hier Schrecken, sagt er, das ist schon zu viel gesagt. Bleiben wir bei den Fakten, auf dem Dienstweg, mit dem EKG in der Hand. Hier in der Zentrale werden immer dieselben Worte verloren, rieseln wie Fischmehl aus lecken Tüten auf das Linoleum der Baracke. Schadenfroh weicht die Welt zurück, zugegebenermaßen, das ist nur ein Eindruck. Der Bundesgeschäftsführer meint, vermutet, ahnt. Was da zurückweicht, das ist die Welt. Eine Greisin hinter dem Zaun, ein Strumpfband, ein Schulranzen, Mord und Totschlag. Hier auf dieser Etage dagegen ist alles verkehrt, auch das Richtige. Alles ist unauffindbar, droben, drüben, drunten, draußen. Nur die Gelenkschmerzen sind noch da. Auf sie ist Verlass. An sie kann man sich halten, besser als gar nichts. Der eiserne Geschmack der Tablette, das laue Wasser, der öde Geruch nach chemischen Fichtennadeln, die Wasserspülung, das blendende Handtuch, das krachend aus dem Blech des Behälters fährt. Nach 15 Stunden sind ein paar Minuten vorbei. So, sagt die Stimme zaghaft, kann es nicht weitergehen. So geht es weiter. Es blickt der Bundesgeschäftsführer auf die Wiedervorlage, auf die Zimmerkala, den Reißwolf, abwesend, nickt, hebt den Hörer ab, antwortet selbst, mündlich, nur zu. Ja, er versucht es, als ob er der Einzige wäre, der es versucht, immer wieder. Dann nimmt er seine Mappe. War das alles? Fragt er. Und ruhig sagt Fräulein Bürstner die neue, ja, in ihrer vagen Trance, die sachlichste aller Furien. Ja, das war alles. Innere Sicherheit. Ich versuche, den Deckel zu heben. Logischerweise den Deckel, der meine Kiste verschließt. Es ist ja kein Sarg, das nicht. Es ist nur eine Packung, eine Kabine. Mit einem Wort eine Kiste. Ihr wisst doch genau, was ich meine, wenn ich Kiste sage. Stellt euch nicht dumm. Ich meine ja nur eine ganz gewöhnliche Kiste. Auch nicht dunkler als eure. Also ich möchte raus. Ich klopfe. Ich hämmere gegen den Deckel. Ich rufe mehr Licht. Ich ringe nach Atem, logischerweise. Ich donnere gegen die Luke. Gut. Aber sicherheitshalber ist sie zu, meine Kiste. Sie geht nicht auf. Mein Schuhkarton hat einen Deckel. Der Deckel aber ist ziemlich schwer. Aus Sicherheitsgründen, denn es handelt sich hier um einen Behälter, um eine Bundeslade, um einen Safe. Ich schaffe es nicht. Die Befreiung kann logischerweise nur mit vereinter Kraft gelingen. Aber sicherheitshalber bin ich in meiner Kiste mit mir allein. In meiner eigenen Kiste. Jedem das Seine. Um mit vereinter Kraft zu entweichen aus der eigenen Kiste, müsste ich logischerweise bereits aus der eigenen Kiste entwichen sein. Und das gilt logischerweise für alle. Also stemme ich mich gegen den Deckel mit meinem eigenen Genick. Jetzt. Ein Spalt breit. Ah, draußen. Herrlich, die weite Landschaft, bedeckt mit Büchsen, Kanistern, kurzum mit Kisten, dahinter die eifrig rollenden grünen Fluten, durchpflügt von seetüchtigen Koffern, die unerhört hohen Wolken darüber und überall, überall Luft. Lasst mich raus, rufe ich also erlahmend, wieder besseres Wissen mit belegter Zunge, von Schweiß bedeckt. Ein Kreuz schlagen kommt nicht in Frage. Winken geht nicht, keine Hand frei. Die Faust ballen, ausgeschlossen. Also, ich drücke, rufe ich, mein Bedauern aus. Wehe mir, mein eigenes Bedauern. Während mit dumpfem Flupp der Deckel sich wieder aus Sicherheitsgründen über mir schließt. Der Papiertruthahn. Den ganz echten Revolutionär finden Sie heute auf Seite 30 der Unterhaltungsbeilage. Der ganz echte Revolutionär kann über den Kommunismus nur noch mitleidig lächeln. Der ganz echte Revolutionär steht irgendwo ganz weit links von Mao vor der Fernsehkamera. Der ganz echte Revolutionär bekämpft das System mit knallharten Interviews. Der ganz echte Revolutionär ist voll transistorisiert, selbstklebend und pflegeleicht. Der ganz echte Revolutionär kriegt das Maul nicht zu. Er ist ungeheuer gefährlich. Er ist unser Lieblingsclown. Über die Schwierigkeiten der Umerziehung. Einfach vortrefflich, all diese großen Pläne. Das goldene Zeitalter. Das Reich Gottes auf Erden. Das Absterben des Staates. Durchaus einleuchtend. Wenn nur die Leute nicht wären. Immer und überall stören die Leute. Alles bringen sie durcheinander. Wenn es um die Befreiung der Menschheit geht, laufen sie zum Friseur. Statt begeistert hinter der Vorhut herzutrippeln, sagen sie, jetzt wäre ein Bier gut. Statt um die gerechte Sache kämpfen sie mit Krampfadern und mit Masern. Im entscheidenden Augenblick suchen sie einen Briefkasten oder ein Bett. Kurz bevor das Millennium anbricht, kochen sie Windeln. An den Leuten scheitert eben alles. Mit denen ist kein Staat zu machen. Ein Sack Flöhe ist nichts dagegen. Kleinbürgerliches Schwanken. Konsumidioten. Überreste der Vergangenheit. Man kann sie doch nicht alle umbringen. Man kann doch nicht den ganzen Tag auf sie einreden. Ja, wenn die Leute nicht wären, dann sähe die Sache schon anders aus. Ja, wenn die Leute nicht wären, dann ging's ruckzuck. Ja, wenn die Leute nicht wären, ja, dann. Dann möchte auch ich hier nicht weiter stören. Lied von denen, auf die alles zutrifft und die alles schon wissen. Dass etwas getan werden muss, und zwar sofort, das wissen wir schon. Dass es aber noch zu früh ist, um etwas zu tun. Dass es aber zu spät ist, um noch etwas zu tun, das wissen wir schon. Und dass es uns gut geht und dass es so weitergeht und dass es keinen Zweck hat, das wissen wir schon. Und dass wir schuld sind. Und dass wir nichts dafür können, dass wir schuld sind. Und dass wir daran schuld sind, dass wir nichts dafür können. Und dass es uns reicht. Das wissen wir schon. Und dass es vielleicht besser wäre, die Fresse zu halten. Und dass wir die Fresse nicht halten werden. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Und dass wir niemand helfen können. Und dass uns niemand helfen kann. Das wissen wir schon. Und dass wir begabt sind. Und dass wir die Wahl haben zwischen nichts und wieder nichts. Und dass wir dieses Problem gründlich analysieren müssen. Und dass wir 2 Stück Zucker in den Tee tun, das wissen wir schon. Und dass wir gegen die Unterdrückung sind. Und dass die Zigaretten teurer werden, das wissen wir schon. Und dass wir es jedes Mal kommen sehen. Und dass wir jedes Mal Recht behalten werden. Und dass daraus nichts folgt, das wissen wir schon. Und dass das alles wahr ist, das wissen wir schon. Und dass das alles gelogen ist, das wissen wir schon. Und dass das alles ist, das wissen wir schon. Und dass Überstehen nicht alles ist, sondern gar nichts, das wissen wir schon. Und dass wir es überstehen, das wissen wir schon. Und dass das alles nicht neu ist. Und dass das Leben schön ist, das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Und dass wir das schon wissen, das wissen wir schon. Ein letzter Beitrag zu der Frage, ob Literatur? Liebe Kollegen, ich verstehe euch nicht. Warum zitiert ihr immerfort Hegels Ästhetik und Lukács? Warum bringt ihr euch Tag für Tag auf den historischen Stand? Warum ärgert ihr euch über das, was im Kursbuch steht? Woher diese Angst, Klassiker zu werden oder im Gegenteil? Und warum fürchtet ihr euch davor, Clowns zu sein, dem Volk zu dienen? Umsatzsteuer zahlen. Die Gesellschaft verändern, Fußnoten machen, aber nicht zu viele, Klischees vermeiden, kritisches Bewusstsein entwickeln. Liebe Brüder in Apoll, das ist ja alles ganz schön, aber warum habt ihr so viel Angst, dass die Kritiker Kuckuck rufen? Dass die Medien, dass die Arbeitswelt, dass der Trend? Schon gut, ich weiß ja. Aber das ist doch alles kein Grund. Ich sage euch, fürchtet euch nicht. Greift in die Tasten. Greift, wohin ihr wollt. Nimm dir den Rauch von meinen Lippen. Nimm dir den Duft von meiner Brust. Lass mich an deinen Rosen nippen. Mir gefällt sowas. Wenigstens im Moment. Euch nicht. Macht was anderes. Mit taktischem Geschick den Tigerberg erobern. Oder Frau Brigitte berät sie in allen Lebenslagen. Auch leere Seiten dürfen gedruckt werden. Sehtexte auf Wursthäuten, Posters für eine bessere Welt. Fürchtet euch nicht. Krümmt euch vor Anstrengung oder schiebt eine ruhige Kugel, aber habt keine Angst. Es kommt nicht auf uns an. Dafür werden wir doch bezahlt. Warum gebt ihr nicht zu, was mit euch los ist und was euch gefällt? Ein einziges Mal. Nur ein Vierteljahr lang zur Probe, dann wollen wir weitersehen. Niemand tut euch was.